ja, dieses Wort ist meine Seelenspeise, ein Labsal meiner Brust, die Weide, die ich meine Lust des Himmels Vorschlag, ja.